Mittag wieder freundlicher. Die Zeit 23.05 Uhr. WDR 3 Open. Top 3. Mit Christian Möller, herzlich willkommen zu Pop 3. Von wo aus hören Sie uns gerade zu? Sitzen Sie auf dem Sofa und sitzt vielleicht die Katze des Hauses auf Ihrem Schoß und lässt sich das Fell kraulen? Und wenn ja, wissen Sie eigentlich genau, was das Tier so den ganzen Tag getrieben hat? Katzen sind Raubtiere und bei all ihrer domestizierten Niedlichkeit können sie ziemlich brutal sein, das ist nichts Neues. In unserem Hörspiel von Hendrik Quast und Maika Knoblich haben sie heute Gelegenheit, das live mitzuerleben. Morle heißt es und so heißt natürlich der Kater, der hier im Mittelpunkt steht. Seine Besitzerin, Frau Balk, hat sein musikalisches Talent entdeckt und gibt ihm Gesangsunterricht. Auf dem Programm stehen Popballaden, unter anderem passenderweise aus Cats von Andrew Lloyd Webber. Während der dressierte Kater selbst aber auch schon jemanden gefunden hat, den er zum Star machen will, genauer gesagt am liebsten zu Whitney Houston. Eine Maus, die von ihm dafür ausgiebig und fachkundig präpariert wird. Kommentiert wird das alles von Morle selbst, denn es geht um die althergebrachte Form der Fabel, die hier seziert wird. Und in Fabeln können Tiere natürlich sprechen. Eine Geschichte über Wildheit und Dressur, Erinnern und Vergessen, Routine und Brutalität, Leben und Tod. Morle von Hendrik Quast und Maika Knoblich. Ich habe das Kleidchen mit den Pailletten schon vorbereitet und auch die Perücke für dein Kostüm. Und wir üben heute alles, was du für eine richtige Whitney brauchst. Was ich an Whitney mag, das sind drei Dinge. Sie ist süß, sie ist ein Star und sie weiß, wie man so richtig die Sau rauslässt. Aber jetzt wach erstmal auf. Wir ziehen jetzt den Pyjama aus, um später das Kostümchen anzuziehen. Du süßer Plagegeist. Guten Morgen. Guten Morgen, kleine Showwelt. Du bist eine kleine Maus, die sich total verdient hat, jemand anders sein zu wollen, als du bist. 7-mal Nummer 1. Das hat noch keine weiße Maus geschafft. Und damit du widersprechen kannst, leih ich dir einfach meine Stimme. Und wisst ihr von uns Katzen viel, von unserer Arbeit, unserem Spiel, auch dass wir ganz verschieden sind und selten ganz zufrieden sind. Nun fällt euch die Erkenntnis leicht, wie sehr der Mensch der Katze gleicht. Ihr wisst, wie man uns richtig nennt, weil ihr die wahren Namen kennt. Nur eins habt ihr noch nicht erfahren: Wie spricht man eine Katze an? Wohl dem, der sich zuvor besinnt, dass Katzen keine Hunde sind. Erinnert ihr euch? Es gab eine Zeit, als wir bedingungslos füreinander da waren. Wir hatten nichts zu fürchten und niemand hat uns belästigt. Wir konnten unsere Türen offen lassen. Für mich war das in Ordnung, weil es funktioniert hat. Aber das wäre alles nicht möglich gewesen, ohne jeden einzelnen von euch. Junge, Junge, wisst ihr, heute haben wir wieder eine Chance und es geht uns besser als jemals zuvor. Wir sind nicht mehr darauf versessen, zu jagen, zu kämpfen, zu töten, Drogen und so weiter. Dies ist eine Fabel über Katzen, Mäuse und Musik. Und wenn unsere Kinder mit Musik aufwachsen, dann werden sie immer geliebt werden. Liebe steckt überall drin. Und für mich sind Musik und Liebe die gleiche Sache. Ich danke euch allen dafür, dass ihr so zutraulich seid. Die Katze ist kein Spielobjekt, sie fordert Achtung und Respekt. Dies merk dir wohl und denk daran, so spricht man eine Katze an. Die Katze ist kein Spielobjekt, sie fordert Achtung und Respekt. Dies merk dir wohl und denk daran, so spricht man eine Katze an. Leise schleicht Morle der Kater um die Ecke und ist schon durch den Türspalt von Frauchens Klavierzimmer verschwunden. Manche Katzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gute Jäger sind, andere sind Schmusekater, die kaum vom Schoß ihrer Besitzer weichen. Aber Morle ist nicht wie andere Katzen. Morle ist der Kater, der singen kann. Ja, richtig, singen. Dramatische Katz, pragmatische Katz. Fantastische Katz, oratorische Katz. Sein Frauchen ist die Gesangslehrerin Frau Balk und hat sich ganz dem Gesangstraining ihres Katers verschrieben. Hört ihr, wie er seine Stimmbänder aufwärmt? Kritische Katz, parasitische Katz, allegorische Katz, metaphorische Katz, statische Katz, mystische Katz, politische Katz, hypokritische Katz, chörische Katz, hysterische Katz, zynische Katz, rabbinische Katz, blutrünstige Katz, ungezähmte Katz, allwissende Katz, verwegene Katz, gerissene Katz, erfolgreiche Katz, naturschöne Katz, ja, du denkst, du hast einen zahmen Stubentiger zu Hause, Frau Balk. Aber unser Morle ist kein Murner, der verschlafen und träge auf dem Sofa liegt und nur zum Milchtrinken die faulen Glieder reckt. Nein, unser Morle ist ein Kater Mur, der nichts anderes im Kopf hat als die harte Arbeit an seinen Mäusen. Von Frau Balk wohlgenährt und umsorgt, hat Morle Fähigkeiten erlangt, die ihn für andere Arten unbesiegbar machen. Und jeden Abend, bevor sie selbst in tiefen Schlaf gefallen ist, wirft Frau Balk einen stolzen Blick auf ihren schlafenden Morle, der in seinem Körbchen auf dem Klavier liegt. Doch sobald die letzten menschlichen Schritte verstummt sind, öffnet das Tier wieder seine Augen, die im Dunkeln leuchten, und geht es nachts seinem liebsten Hobby nach. Ich habe dich extra rechtzeitig rausgenommen, damit du schön weich wirst. Leg dich auf den Rücken und spreiz alle Beine zu allen Seiten ab. Noch bist du ein bisschen steif in der Hüfte. Da lege ich noch mal meine warme Pfote drauf. Dann kriegst du ein bisschen Leben von mir. Und wir schneiden dich jetzt vorne vom Brustansatz bis zu deinem unten auf. Wie ein Reißverschluss. Ganz entspannt. Ganz mühelos. Für das Häuten und Aufstellen gibt es nämlich eine einfache, aber goldene Regel. Je entspannter du bist, desto einfacher wird es für dich. Oh nein, du fängst an zu tropfen. Aber kein Problem, dafür haben wir das Boraxpuder, das bindet deine Flüssigkeiten. Morle, komm jetzt her! Feine, da bist du ja, mein Kleiner. Ja, schön, ja, süße. Mal, nur mal einen Ton machen. Diese horizontale Ebene. Bisschen beleidigten. Bisschen so ein Jammern. Den Impuls mit dem Kopf. Und tanz hier. Ja, schön. Als Morle noch ein Kitten war, war sein erster Katzenlaut ein hoher, quietschender Ton. Miau, miau. Irgendwann bemerkte Frau Balk, wie Morles Schnurren zustande kommt, und zwar durch eine Vibration seines Zungenbeins. Fortan beschloss sie, Morles Vibrato zu trainieren und sein Schnurren in Gesang zu verwandeln. Du bist Sängerin, Schauspielerin und Tochter. Und bald mit Bobby Christina trächtig. Unerwarteter Nachwuchs. Du musst auch nach einer Auszeit wieder in deinen Rhythmus kommen. Du musst an dir selbst wachsen. Du willst ja nicht 10 Jahre über die gleiche Sache singen. Über Liebe, Mäuse, Erinnerungen. Heute mache ich dich richtig unsterblich. Rassemäßig kannst du Whitney in die Edelmäuse einordnen. Deshalb ist sie auch die Glamour-Maus im Wurf. Aber sie ist eine Edelmaus, die sich zeitweise vernachlässigt hat und vernachlässigt wurde. Sie hat so eine rührende und liebenswerte und liebensbedürftige Persönlichkeit. Sie ist eine intelligente Nagerin, die sich so sehr nach einem Zuhause sehnt. Dein Konflikt ist ganz schnell erzählt. Du kommst eigentlich eher aus der Gospelwelt, aber willst auf der Popbühne zu Hause sein. Du unterhältst den Zuschauer also mit deiner simplen Geschichte einer Maus, die von ganz unten an die Spitze klettert. Und mach nochmal die Sirene und stelle schon stumm den Schildknorpel gekippt. Die Taschen fallen. Ja, super. Und auch. Ja. Schön. Wir lassen auch ruhig noch mal den Schildknorpel ein bisschen kippen. So ein Hundewimper. Noch kleiner ruhig. Und dann mehr, mehr. Da kippt er. Genau, sehr schön, sehr klein. Schön, toll. Toll machst du das. Fabelhaft. Du musst nur daran glauben, dass du etwas ganz Besonderes bist. Du bist jung, du bist heiß, du bist wild. Und nur wenn du hart an dir arbeitest, verdienst du es auch, etwas ganz Besonderes zu werden. Wir lösen jetzt dein Weißes vom Roten. Aus 1 macht 2. Und rundherum kannst du das Ganze mit sanftem Nachschneiden und Drücken so beeinflussen, dass du später eine richtig schöne Maus wirst. Lass den Bauch fallen. Ganz entspannt. Stell dir vor, wie es ist, wenn du richtig Hunger hast. Leerer Magen. Ganz ausgehöhlt. Knurr. Deine Stimme ist wirklich unverwechselbar. Du kannst 3 Oktaven. Du setzt hier die Duftmarken. Du bist hier der Schambolzen. Du bist so sympathisch und so niedlich. Ich habe nie das Gefühl, dass du gestellt wirkst. Und für How Will I Know brauchst du einen hohen Belter bis zum D. Ich finde es wirklich super, wie du das machst. Wie du einfach mit dem Druck umgehst, du verwandelst ihn in Energie. Ich spüre richtig, wie du es genießt. Und dabei spüre... Hier muss ich nochmal nachschneiden. Raus mit dem alten Zeug. Hier entsteht Platz für einen neuen Körper. Oh, hier bist du schon blau angelaufen. Den Fleck schneide ich dir aus dem Fell raus. Das wird keinem auffallen. Und wenn wir deine Haut ringsrum vom Körper komplett gelöst haben, dann kann ich meinen Finger zwischen deine Wirbelsäule und dein Fellchen schieben. Für die Show brauchst du schon ein richtig dickes Fell. Take your time. Step by step. Bit by. Keep going, Morle. Da musst du jetzt durch. Jetzt drehen wir dich nochmal auf die Seite. Oh, das klappt ja schon wunderbar. Du hast 2 Beine und 2 Arme. Und die Beine, die fleische ich jetzt alle um den Oberschenkelknochen am Hüftgelenk herum bis zum Kniegelenk ab und schneide dann deine Wade durch. Aber das kleine Pfötchen, das lasse ich noch dran, damit du später auch noch was spüren kannst, wenn wir dich wieder aufstellen. Deine Beweglichkeit kriegen wir da aber wieder schnell rein. Und erst beim zweiten Schritt beim Ausstopfen kann ich dann durch so künstliche Beindrähte, die in den Balk reinstecken und wieder am Gesamtkörper befestigen, damit wir auch choreomäßig an der Stelle weiterkommen und du vielleicht ein paar elegante Tanzschritte in deine Performance mit einbinden kannst. Heute haben wir einen schwierigen Tag am linken Bein. Schwere Beine. Von den Schulterblättern aus kann ich deine Oberarme freilegen, sodass du die später wieder für deine ausladenden Showgesten einsetzen kannst. Zum Beispiel, wenn du die Leute begrüßt. Die kannst du natürlich auch mit einer kräftigen Allzweckschere durchschneiden. Ja, unser Morle will immer das Gegenteil. Wenn er draußen ist, dann möchte er rein. Kaum ist er richtig drin, will er lieber raus. Er will immer auf der anderen Seite von jeder Tür stehen. Wenn ihn jemand zur Rattenjagd einlädt, will er lieber Mäuse fangen. Soll er in Dur singen, stimmt er in Moll ein. Ach, ach, ach, arme Frau Balk. Das muss ein harter Brocken gewesen sein, dieses störrische Biest zu zähmen. Achte immer noch drauf, dass du wirklich beim zweiten Schritt noch kein Twang drin hast. Da kommt er erst. Weiter so, Morle. Das ist schön mühelos. Toll. Ja. Ja, komm, lass uns gleich die Hexe rein. Und schön. Miau. Miau, miau. Und noch mehr gekippten Schüttler mit miau. Miau, miau, miau. Super. Miau, miau. Ja, miau. Machen ganz klein. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Genau, einfach den Zungenrücken nochmal da so richtig schön nach vorne mal schält. Aber der Ton ist da. Wir können das, wenn du nicht sagst, du bist jetzt furchtbar müde und willst es lieber morgen machen, weiß ich nicht, lass uns probieren. Thank you. Finale. Rachel Marone hat einen Stalker und der kommt zu ihrem Konzert. Und der Bodyguard will gar nicht, dass sie da auftritt. Und dann trägt er sie mit einem festen Rettungsgriff von der Showbühne. Damit rettet er sie, wird aber leider selbst erschossen. Und dann ist der Vorhang zugegangen. Und am Ende haben die Leute geheult. Erst am Ende ist es da so richtig echt geworden, als wieder klar geworden ist, dass Whitney wirklich nicht mehr da ist. Dann geht aber der Vorhang wieder auf und das gesamte Ensemble vom Bodyguard Musical zeigt I Wanna Dance With Somebody. Dann tanzen im Publikum auf einmal alle Leute und es riecht nach Schweiß und Pausensekt. Das ist im Grunde schon so ein bisschen fortgeschritten da wirklich jetzt. Weil es birgt Risiken. Also wenn du bist ja da so ein bisschen ins Versett gegangen. Das hört man lustigerweise nicht. Michael Jackson macht das. Ja, wenn er da so hohe Töne macht, dann denkst du, wie macht denn der das? Der hat schon längst Falsett, das heißt, die schließen eigentlich nicht mehr. Der macht aber ganz viel Twang und dadurch kommt diese Quality. Frau Balk hat ihr Leben lang auf einen Ausnahmeschüler gewartet und merkt erst jetzt, dass der ersehnte Superstar schon da ist und auf seinem Lieblingsplatz oben auf dem Klavier sitzt. Und jetzt hat Morle genau das, was Frau Balk fehlt. Und immer gefehlt hat, als sie noch selbst auf die Konzertbühne strebte. Charisma, Persönlichkeit, Niedlichkeit. Es mangelt Frau Balk weder an Technik noch an Talent. Ihr fehlt das Gesamtpaket. Aber hat die Leidenschaft für diese Kreatur die Gesangslehrerin blind für Morles natürliche Instinkte gemacht? Jetzt hängst du nur noch an den zwei Stellen, vorne und hinten zusammen. Aber davon befreien wir dich auch noch. Bis zum Auftritt musst du noch aushalten. Ich trenne jetzt deine Austrittsstelle, damit ich deine Rückenhaut bis zum Schwanz abziehen kann. Hui, das stinkt. Später kannst du es auch wieder riechen. Pfui, was ist das für ein fürchterlicher Geruch? Irgendwas zwischen Bioabfall und Chlor. Deine Schwanzrübe muss komplett freigeschält werden. Das ist wirklich so ein angenehmes Kribbeln. Deinen Schwanz kannst du später auch wieder ganz einwandfrei benutzen, um dein Gleichgewicht wiederzufinden, wenn du zum Beispiel ein Kunststück einbaust. Wir arbeiten jetzt vom Schwanz in die Kopfrichtung, um deine afroamerikanischen Haarwurzeln zu schonen. Wir machen einen richtig, richtig guten Job. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Boah. Das Fett muss auch noch weg. Ran an den Mäusespeck. Du bist zuckersüß. Du willst ja später beim Auftritt eine gute Figur machen. Wir schneiden hier auch noch den letzten Rest vom alten Leben heraus. Wir haben noch was vor heute. Je entspannter du bist, desto angenehmer ist es für dich. Manchmal wirst du auch für eine Leopardin gehalten. Born to be wild. Lloyd Webber hat immer gesagt, weiße Mäuse können einfach am besten sprechen. Schwarze hingegen sich super bewegen. Das sind natürlich auch Gene und Züchtung. Aber du brauchst auch hartes Training. Und dafür musst du dir den Hintern aufreißen. Deine Stimme ist ganz natürlich gewachsen, nicht qualgezüchtet. Insider berichten immer wieder von Singmäusen, bei denen durch eine einfache Missbildung des Stimmapparates ein ganz toller Klang erzielt wird. So zwischen Pfeifen und Zwitschern. Am einfachsten ist es wenn du super viel von dir selbst mit reinbringst und einfach dich selbst spielst. Als Rachel Marone spielt Whitney ja auch sich selbst. Sissy kommt ja eigentlich auch vom Gospel und ihre Mutter wollte immer, dass Whitney ihr Selbstbewusstsein als schwarze Sängerin gegenüber der Branche behauptet. Als weiße Maus bist du eigentlich total perfekt für die Rolle, weil Whitney im Film auch eine weiße Popmaus spielen sollte. Das wollte zumindest der Bodyguard. Ihre Cousine Dionne sagt immer, dass Whitney ausrasten würde, wenn die Medien sie wegen ihrer afroamerikanischen Haarwurzeln als farbig bezeichnen würden. Morle hat die Mäuse nicht zum Fressen gern. Nein, nachdem er sie aufgestellt hat, stellt er sie aus. Die Bezeichnung Ausstopfen hat sich zwar allgemein eingebürgert, aber ich wähle die zutreffendere Bezeichnung Aufstellen. Das Abziehen und Gerben der Tierhaut, das Herstellen des künstlichen Körpers, des Balgs und das abschließende Überziehen der Haut auf den neuen Körper und das Montieren der fertigen Maus in menschlicher Haltung auf einem Podest oder Ast. Vom Kopf bis zu den Zehen, von der Fellpflege bis zur Wahl von Kostüm und kleinen Requisiten. Morle widmet sich seinen Mäusen so lange, bis sie dem Menschen zum Verwechseln ähnlich geworden sind. Jetzt kommt die schwierige Stelle am Kopf. Das wird dir nicht so gefallen. Deinen Ohrenknorpel schneide ich dicht am Schädel, sodass deine süßen Ohren am Fell bleiben. Aber hören kannst du jetzt erstmal nicht. Aufgepasst, liebe Zuhörer. Jetzt zeigt sich gleich, ob unser Morle wirklich ein Profi ist. Die nun folgende Augenpartie ist für den Präparator nämlich die mit Abstand schwierigste Stelle. Hier ist jeder Fehlschnitt nur schwer zu korrigieren. Vorsicht, Morle, dass du nicht den Augapfel anschneidest. Das Auge läuft sonst aus und verschmutzt unnötig das Fell. Igitt. Wow, du hast einen total tollen Stimmapparat. Da kriegen wir richtig tolle Töne raus. So kann ich dir jetzt das Fell über die Ohren ziehen und durch ständiges Ziehen und leichtes Nachtrennen kannst du das Ganze auch noch mit dem Skalpell unterstützen. Den Kiefer. Löse ich mit der Zange, dann bricht auch deine Stimme ab. Aber wenn sie am Zungenbein hängen bleibt, hast du keine Probleme, sie auch später wiederzufinden. Boah. Das hohe D ist natürlich eigentlich ganz schön hoch für dich. Du musst dich einfach gut ankern. Du musst ein starkes und erfahrenes Showtier sein. Aber ich denke, da wächst du richtig schnell herein. Es gibt auch super viele Fanartikel von dir. Perücken, Stulpen, zerbrochene Kittenheels, Tassen. Für eine echte Whitney muss dein Herz bluten. Das bringt der Job einfach mit sich. Da darfst du ruhig auch mal ein blaues Auge kassieren. Du arme Maus, du hast nur ein Leben und ich hab 7. Wenn Frau Balg nach der Gesangsstunde zur wohlverdienten Auszeit in die Küche verschwindet, rollt unser Morle über den Boden des Musikzimmers und sammelt heimlich die grauen Locken seines Frauchens auf, aus denen er kleine Haarteile für seine Mäuse knüpft. Komm, komm, Morle, wir machen jetzt ein Päuschen. Wir haben uns jetzt was zu essen verdient, was? Ich hätte mir jetzt eigentlich auch mal eine Snackpause verdient. Was wissen Sie wirklich über Ihre Katze? Durch die Jahrhunderte wurde die Katze wegen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit zu jagen und Schädlinge zu töten von den Menschen geschätzt. Heute aber lieben wir sie wegen ihrer Schönheit und ihrer einzigartigen Persönlichkeit. Nichtsdestotrotz, die Seele eines Killers lauert noch immer in jedem Kätzchen. In der Zeit, die es dauert, dieses Hörspiel anzuhören, werden Hauskatzen in Europa ca. 100.000 kleine Säugetiere und mehr als 30.000 Vögel fangen. Überall auf der Welt verfolgen Hauskatzen und ihre ungezähmten Cousins manche Kreatur bis zur Ausrottung. Was macht Ihre Katze, wenn sie sich aus der Haustür schleicht? Vielleicht werden Sie heute mehr erfahren, als Sie je wissen wollten. Dein Schlüssel zum Erfolg ist also Clive Davis. Er hilft dir, das Wilde in dir wieder zu zähmen. Er hilft dir später wieder von der Gosse auf die Bühne. Comeback. Du verdienst es. Du verdienst deine Million, also im Schlaf. Aber der Preis ist die Einsamkeit. Du tauchst alleine auf den Grund deines Pools, um deine marmornen Initialen zu betrachten. Clive ist steinalt. Er ist sozusagen der Over, der Oberbock und steht viel in der Morgensonne und ist mega fett. Und seine Fettleibigkeit kommt aber vor allen Dingen durch Schichtung. Und der riecht total streng. Das ist nicht so meins. Und dein Böckchen Bobby Brown ist ein hoher Bariton bis zu G-Sharp. Das kann eigentlich kann das wirklich jede Katze. Und deine Mami Sissy ist so ein nerviges Wesen, voller sanfter Legenden und zieht jedes Mal ihr Hinterbein so ein bisschen nach und ist voll behindert. Nach einem stressigen Arbeitstag gibt es nichts Entspannteres als eine vergnügliche Spielstunde mit dem gesamten Rudel. Um dein Fell zu baden, kannst du ein Seifenbad benutzen. Das benutze ich auch für mein Katzenfell. Für ein weiches und strahlendes Mäusefell. Das wichtigste Element neben einer guten Technik ist Wasser. Im Wasser bist du ganz in deinem Element. Deine Stimmbänder müssen befeuchtet sein, um optimal zu funktionieren. Viele Katzen trinken nicht genügend klares Wasser. Aber als Säuger benötigst du sogar mehr Wasser als Normalsterbliche. Für den letzten Akt musst du dann nochmal richtig tief eintauchen. Meide auch eine giftige Umwelt. Wenn du alleine sein möchtest, dann zieh dich zurück und schließ die Tür ab. Wenn du müde bist, leg dich hin, lass dir ein Bad ein, aber hör auf zu reden und flüstere nicht. Stimmpause. Jetzt drehen wir dich auf links und föhnen dein Fell. Das kitzelt, was? Also wirst du geschmeidig und locker und der Muskelkater geht aus deinem Fell. Sieh dich nun, ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Glaubst du nicht auch, ich hätte viel? Ich hätte viel schon erreicht. Sieh diesen Schatz, mein Lieblingsstück, ich hab's gefunden, fand mich nicht mein Glück. Siehst du dich um, glaubst du wohl, klar, er hat alles schon. Ich hab zahllosen Kram und viel Plunder, ich erstick im Klimbim, sieh nur her. Willst du staunen, hier, kleine Wunder, doch für mich reicht es nicht, ich will mehr. Ich möchte gern dort mit ihnen tanzen, möchte mich drehen und wie nennen die das? Agin. Stuten, die tragen nicht allzu weit, denn man braucht Beine zum Springen, Tanzen, um zu spazieren und zu, wie heißt das Wort, stehen. Dort ist man frei, dort ist man froh, dort scheint das Licht der Mond, dort lebt man anders als hier. Drum wünsch ich mir, ein Mensch zu sein. Mit Herz und Sinn zieht's mich dorthin, ich will's probieren. Ich möchte rauf, endlich hinauf, an ihren Strand. Will ihren Sand in meiner Hand, was man mir nur genannt, selbst spüren. Ich will's wissen, endlich wissen, ich bin gespannt. Und sehr interessiert, was man oben weiß. Hab viele Fragen und möcht drauf Antwort. Was ist Feuer und wie ist es, wie heißt es Eis? Was ist der Preis? Ich zahl ihn gern, wär ich am Ziel dort oben. Heute und hier wünsche ich mir, ein Mensch zu sein. Ei, ei, ei, ist das ein Katzenjammer. Da kannst du lange träumen, lieber Morle. Aus dir wird heute kein Mensch mehr. Vielleicht im nächsten Katzenleben. Doch sind die Geschäfte des Tages getan, fängt für Morle den Kater die Arbeit erst an. Die anderen gehen schlafen und löschen das Licht. Er schleicht in den Keller und tut seine Pflicht. Das ist gar nicht so leicht, denn die Mäuse sind schlimm. Ihnen fehlt die Kultur, ihnen fehlt der Benimm. Doch hat er es geschafft, sie in Reihe zu bringen, dann lehrt er sie nähen und häkeln und singen. Jetzt drehen wir dich nochmal auf rechts. Nur kulturlose Mäuse wollen den Erfolg nicht riskieren. Du willst die Kletterpartie auf der Leiter und nicht das Laufrad. Ungeziefer liegt nur apathisch in der Käfigecke. Aber du willst in das Geschehen im Käfig eingreifen. Du musst richtig mit Whitney verschmelzen. So kommt wieder Leben rein. Aus Watte kriegst du jetzt einen neuen Körper. Den Balg. Den brauchst du für das neue Innenleben, für die Showwelt. Na. Unser Morle spielt auf der Klaviatur von Frau Balg und nicht etwa umgekehrt. Manchmal in der Gesangsstunde betrachtet Morle Frau Balg etwas zu genau. Wo ist hier? Dann fragt er sich heimlich, wie viel Wolle man wohl brauchen würde, um einen Wollkörper für Frau Balg herzustellen. Der lange Draht ist deine neue Wirbelsäule. Darum wickel ich dir Watteschichten mit Baumwollfaden für dein neues Innen. So ein Baumwollkörper hält dich warm. Wenn der neue Körper passgenau sitzt, schiebe ich ihn in deine Haut hinein. Kleine rhythmische Unebenheiten des Balgs kannst du ausgleichen, indem du kleine Watteflocken nachstopfst. Der neue Körper ist ihm wirklich gut gelungen. Mit den Pfoten kannst du deine viel besser als das alte Ding. Geben. Du brauchst nur wenige Tage zum Trocknen, kannst aber sofort wieder auftreten. Thank you. Mit dem Bodyguard-Musical schaffst du es erst recht spät an den Broadway. Aber deine Perücke ist lang und deine Haare sind kraus. Super süß, du wurdest auch schon mal verhaftet wegen Sexy und Substance Abuse. Du bist gar nicht so reif, wie du aussiehst. Alkohol ist wahrscheinlich ein Thema. Ein Gläschen für die Nerven vor der Show kann aber wirklich nicht schaden. Und da ist dein Liebling, die Kombizange. Die vier Drähte müssen wir fest im Körper verankern. Das sind zwei neue Arme und zwei neue Beine für eine stabile Karriere. Deine Beindrähte werden durch den künstlichen Körper aus Wolle hindurchgestochen. Das tut nicht weh, denn an der Austrittsstelle werden sie umgebogen und fest im Körper verankert. So lernt ein gefallener Engel wieder fliegen. Natürlich sind deine Proportionen hier so ein bisschen modifiziert. Vielleicht ein bisschen schöner als vorher. Aber du hast immer noch so ein kleines, süßes, knuffiges Schnäuzchen. Mole! Mole! Mit dem du die anderen ganz verlocken kannst. Jetzt kriegst du sie. Guck mal. Mal ein Auge. Und das Weiße trocknet gleich transparent. Hier habe ich jetzt noch ein Auge. Oh. Das war das Auge. Warte, das ist unter den Tisch gefallen. Da liegt es. Aber kannst du das schon erkennen jetzt? Das ist dein kleines, naturgetreues Podest. Zur Montage bohren wir für die beiden Beindrähte da gleich noch entsprechende Löcher rein und dann kannst du ganz fest da drauf stehen. Das wird dein Comeback und das wird richtig wild gefeiert. In die Ohren mache ich dir Watte rein. Das wird erstmal dumpf bleiben. Mal machen, dass du es richtig fühlst. Ja. Ja. Abruptes Lachen hier. Ja. Oh je, oh je. Man könnte schon Mitleid mit dieser armen Kreatur bekommen, nicht wahr? Wenn du wissen willst, wie viel Watte du für eine naturgetreue Whitney brauchst, dann schau dir Frau Balk an. Du wirst wirklich von oben bis unten und von vorne bis hinten ein richtig guter Auftritt. Du bist das Karamell, du bist das Toffifee, du bist das kleine süße Ding. Gerade bei den hohen Tönen kriegen die Zuhörer Gänsehaut. Du bringst alles mit, den Look, die Bewegung, die Performance. Du bist ein Gesamtpaket. Du bist meine Nummer 1. Du hast gut gegessen, was? Das Kleidchen kriegen wir wieder zu. 10 Stiche vom After bis zum Brustansatz. Und du bist eine geschlossene Maus. Richten wir dich auf. Genau. Well, look at you. Sweetie cutie. Sweetie. Du bist gut genug. Du bist schön genug. Ich höre dir super gerne zu. Morle trägt die fertig präparierte Maus behutsam ins Musikzimmer und stellt sie zu den anderen Mäusen aufs Klavier. Auf dem Klavierhocker sitzt Frau Balk. Ihre Hände liegen locker auf den Tasten des Instruments. Ihr Zeigefinger ist auf dem hohen D fixiert. Die falschen Augen der Mäuseschar sind auf Frau Balk gerichtet, so als warteten sie auf ihren Einsatz. Aber es bleibt ungewöhnlich still im Klavierzimmer. Was schimmert da im Mondlicht an Frau Balks rechtem Ohr? Ein kleines Wölkchen Watte? Oh, it's you! I know, you're the one I dream of. Ooh. Looks into my eyes, takes me to the clouds above. Mm-hmm. Oh, I lose control, can't seem to get enough. Uh-huh. When I wake from dreaming, tell me, is it really love? Uh-huh. How will I know? How will I know? How will I know? How will I know? Und jetzt ihr. How will I know? How will I know if he's thinking of me? I try to phone, but I'm too shy. Can't speak. Falling in love is all bittersweet. This love is strong. Why do I feel weak? How will I know? How will I know? Das war Morle von Hendrik Quast und Maika Knoblich. Es sprachen Hendrik Quast und Dorothee Dalk sowie Michael Müller. Komposition Katharina Stephan. Technische Realisation Daniel Dietmann und Ilse Siewecke. Regieassistenz Roman Podeschwar. Regie Hendrik Quast und Maika Knoblich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Christina Hensel. Das war Pop 3 mit einem Katz-und-Maus-Spiel. Morle von Hendrik Quast und Maika Knoblich gibt's auch zum kostenlosen Download im Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de. Ich bin Christian Möller, ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, tschüss. WDR 3.